Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche, 5x, 2018, Episode 603. Erinnern ist schwieriger. Ja, ich konnte es nicht übers Herz bringen, Woche 53 zu sagen, ja, weil es gibt keine Woche 53, auch wenn es jetzt einfach von der Sendung her so wäre. Ja, ist halt mal so. Also nennen wir sie mal 5x. Ja. Und dann ist meinem Verständnis Genüge getan. Ja, na gut. Tja, zum Erinnern werde ich noch im Laufe der Sendung dazu kommen. Da gibt es nämlich eine interessante Sache, die mal erwähnt werden muss, mit dem Vergessen im Internet und so weiter, ne? Den ganzen Brabbel, den man da als hört. Die E-Mail-Infrastruktur muss beschützt werden. Das ist ein Thema, das hat mich aufhorchen lassen, denn ich habe so etwas schon vermutet, wusste allerdings auch nicht, dass es so massiv ist. Der Artikel bei Heise, der sollte aufrütteln. Ja. Ich habe ja schon des Öfteren erwähnt, ja, mit der Freiheit im Internet, dass man eben auch selbst seinen eigenen Mail-Server zum Beispiel machen kann ohne Probleme. Und das ist nicht ganz wahr mehr. Ja, also man kann es zwar schon machen, aber man hat keine Anbindung mehr an E-Mail sozusagen, weil die Leute, oder was heißt die Leute, die Server und auch die Provider, also die, letztendlich die den Internet zum Zugang, die den Zugang zum Internet gewähren, diese Mail-Server blockieren. Da muss man schon etliche Tricks anwenden, dass man überhaupt noch mit seinem privaten Mail-Server Mails verschicken kann, denn die werden überall als Spam klassifiziert und erreichen somit eben nicht mehr die Leute. Das ist schon eine ziemlich traurige Geschichte. Ich meine, das kommt natürlich nicht von irgendwoher. Das Spam-Problem ist natürlich allgegenwärtig, das ist ganz klar. Aber de facto wird einem da die Möglichkeiten genommen, also einen eigenen Mail-Server zu betreiben, damit seine Unabhängigkeit auch zu bewahren. Ja. Ich möchte keinem empfehlen, ja, ehrlich gesagt, seinen eigenen Mail-Server zu betreiben, wenn er nicht unmöglich viel Zeit hat und sich auch mit der Materie extrem gut auskennt, denn dann kann es in der Tat passieren, dass der eigene Mail-Server ruckzuck zu einer Spam-Schleuder wird, ohne dass man es überhaupt bemerkt. Ja, durch Fremde. Das ist gar nicht so selten und vermutlich hängt das auch damit zusammen, dass dann eben so Firmen manchmal mit der Tür ins Haus fallen, wie zum Beispiel die Telekom, die einfach nach einem Update der hauseigenen Router, wohlgemerkt beim Kunden, ja, dass dort dann auf einmal keine Mails mehr verschickt werden konnten, außer eben mit ja, relativ bekannten beziehungsweise mit der T-Mobile eigenen mit dem T-Mobile eigenen Maildienst. Wer dort dann zum Beispiel einen exotischen Maildienst hatte oder eben seinen eigenen Mail-Server, der konnte gar keine Mails mehr verschicken. Das musste erst wieder im Router freigegeben werden. Ja. Und somit waren dann im Prinzip ein Großteil der Kunden angewiesen auf die normalen Betreiber. Es ist übrigens ein sinnloses Unterfangen gewesen, denn wer seinen eigenen Spam-Mail-Server betreibt, der wird sehr schnell verstehen, dass man mit einem kleinen Eintrag im Router, das ist auch nichts Illegales, es war im Prinzip ein Häkchen, das man setzen musste und dann ging es wieder, ja, der wird es schnell geändert haben und die normalen Nutzer haben keinen eigenen Mail-Server. Da gab es dann höchstens ein paar Probleme mit ja, sagen wir mal, Mail-Servern, die jetzt nicht ganz so groß sind, aber trotzdem noch von einigen Nutzern genutzt wurden, wegen Sicherheitsbedenken. Ja? Also das heißt, man benutzte sichere Mail-Dienste und gerade die wurden dann ausgesperrt. Also das war wirklich mal wieder ein Schildbürgerstreich. Aber das Problem ist eben, dass nicht nur sowas passiert, sondern dass eben durch die generelle Blockierung von Mail-Servern hier dem Nutzer die Unabhängigkeit genommen wird. Ja, also es ist wirklich eine traurige Entwicklung. Und ich lasse den Artikel mal verlinkt, da könnt ihr selbst mal nachlesen, zum Beispiel von jemand, der eben einen eigenen Mail-Server betreibt und was der alles für Anstrengungen machen muss, ja, damit er überhaupt noch Mails mit seinem eigenen Server verschicken kann. Das ist eine ziemlich traurige Geschichte und ist eine Gefahr für die private Kommunikation. Wir sollten E-Mails nicht oder E-Mail an sich nicht als veraltet abtun, denn E-Mail ist eine Grundform der Kommunikation. Und die wird hoffentlich noch weiter oder noch sehr lange bestehen. Es gibt auch noch für viele Sachen gibt es keine Alternative zur E-Mail. Ja, das muss man ganz klar sagen. Eine Chatnachricht ist keine Alternative. Auch wenn es immer mal wieder sogar von Leuten, von denen man es nicht erwartet hätte, als solche gehandelt wird. Aber das könnte man ungefähr so vergleichen wie Briefe schreiben und telefonieren. Ja, nur, dass in dem Falle das Briefe schreiben tatsächlich noch etliche Vorteile mehr hätte. Naja. Gut, dann gehe ich mal zum nächsten Thema. Immer mehr Forscher im Computerbereich und außerhalb des Computerbereichs merken, ja, dass das mit dieser KI schon fast eine Peinlichkeit ist. Also es wird, wir sind noch nicht mal in der Nähe von einer KI, von einer künstlichen Intelligenz, noch nicht mal in der Nähe. Das, was wir momentan haben, habe ich ja schon erwähnt, ist alles andere als eine KI, wird aber immer so schön dargestellt und vermarktet. Ja, sogar eine richtige Panik ist ausgebrochen. Hier wird zum Beispiel von Jeffrey Hinton und Demis Hassabis ganz klar gesagt, dass die Artificial Intelligence, also die künstliche Intelligenz, nicht annähernd das ist, was der Name impliziert. Und dass wir noch weit, weit davon weg sind, das sehe ich auch so, denn die ganzen Bestrebungen, was es momentan gibt von Firmen wie Google beispielsweise, die gehen gar nicht in Richtung wirklich KI, sondern die gehen eher in Richtung Machine Learning. Ja, und das auch sogar noch extrem stark kontrolliert, weil man Angst vor der Realität hat, vor der Logik hat, die dann bei einem solchen Machine Learning passieren würde. Ja, man hat es ja auch schon gesehen bei den Google Searches, immer stärker muss eingegriffen werden, weil die Welt die Realitäten nicht mehr akzeptiert. Ja, und so kann man natürlich einem echten Lernprozess keinen freien Lauf lassen. Ja? Aber natürlich, klar, warum sollte man das auch tun? Ja? Spätestens wenn es eine echte KI gibt, wird die dann genauso konditioniert werden wie unsere Kinder in der Schule auch. Ja? Da wird nämlich ganz genau festgelegt, was darf gelernt werden und was nicht. Ja? Und dann wird streng dieser Stoff herangezogen und möglichst alles andere abgeblockt. Ja. Und dass man so ein schöner, konformes Lernen hat. Das heißt, die Realität wird dann schon von Anfang an wie in den Schulen beeinflusst. Ja. Und somit kommen dann eben solche ganz gewaltigen Unterschiede von der Wahrnehmung der Realität ja zustande, auch von verschiedenen Ländern, was dann wiederum weltweit zu massiven Konflikten führt, immer wieder. Ja, das Wahrnehmen der Realitäten ist einfach zu verschieden, sodass dann Konflikte unvermeidbar sind. Ja. Ich habe kein Rezept dagegen. Ein unkontrolliertes Lernen würde uns bei einer KI beispielsweise, wenn es denn eine gäbe, wie gesagt, gibt es noch nicht und ist noch weit davon weg, aber wenn es mal eine KI gibt, die selbstständig auch lernt und die selbstständig Informationen auch auswertet, dann wäre das interessant zu sehen, was diese KI dann daraus macht. Momentan wäre das reines Machine Learning, würde die Gesellschaft quasi einen Spiegel vorgehalten bekommen, der zwar tatsächlich die Realität wiedergibt, bei dem die Leute so entsetzt wären von sich selbst, dass sie den Spiegel wahrscheinlich schnell zertrümmern würden. Recht auf nicht vergessen zu werden. Tja, das ist das, was ich ja schon längere Zeit immer wieder gesagt habe. Alleine schon dieser Gedanke, das Recht auf Vergessen, das ist sowas von absurd, meiner Meinung nach. Ja. So besteht doch das ganze Streben der Menschheit eigentlich darin, aus Fehlern zu lernen und eben nicht zu vergessen. Wobei die Menschen besonders gut darin sind, was ja auch immer wieder dann zu Problemen führt in der Geschichte der Menschheit. Der Mensch ist gut darin, ja, extrem gut darin, Sachen zu vergessen. Vor allem negative Sachen werden gerne vergessen. Ja. Das ist ganz interessant, müsst ihr selbst mal googeln, ja, oder mit einer sonstigen Suchmaschine eures Vertrauens nachforschen. Ja. Es gibt Studien, die beispielsweise klar aufzeigen, dass wir Ereignisse, vor allem eben negative Ereignisse im Laufe der Zeit tatsächlich durch unser Gehirn komplett verändert in Erinnerung behalten. Das heißt, es ist gar keine Erinnerung mehr, es ist nur noch eine vermeintliche Erinnerung und die tatsächlichen Begebenheiten waren ganz anders. Je länger der Zeitraum ist, desto größer wird das und das hat auch nichts mit irgendwelchen Demenz oder sonst was zu tun, sondern es ist ein normaler menschlicher Vorgang im Gehirn. Dazu müsste man sich Sachen immer wieder neu quasi vorstellen, regelmäßig, und selbst dann könnte die Gefahr bestehen, dass sich Teile davon eben im Gehirn verändern, von der Erinnerung her, und dann eben zu einem falschen Bild kommen. Und von daher, wir sind die Meister des Vergessens, des Verdrängens, ja, teilweise von wirklich Tatsachen, ja, festen Tatsachen, aber nein, die werden vergessen und verdrängt durch Schutzmechanismen auch, ja. Es kann zum Beispiel auch bei vielen Leuten kann es zum Beispiel nicht sein, dass sie auf der falschen Seite sind. Man hat oft immer Recht, selbst wenn man aller Logik zufolge Unrecht hätte, ja, fühlt man sich doch auf der richtigen Seite. Ja, wir sind die Guten. Ja, etwas, was auch, ich bin heute so richtig menschheitsbezogen, ja, so richtig, was man auch im letzten Jahr deutlich gesehen hat, ja, wie hier in der Welt die Leute auch denken. Ja? Also ich weiß nicht, was die Leute momentan so im Westen sich so vorstellen, was sie gerade tun. Ja, und was wir denken, was richtig ist und wie wir das wirklich glauben. Ja, wir wollen das glauben offenbar. Ja. Ich meine, ich kann es nicht glauben, weil ich mich halt mit dem Thema beschäftige. Und da, wenn man dann täglich die Lügen sieht, dann sieht man auch und dann weiß man auch, dass das nicht stimmt. Nur, das ist diese Erinnerungs, und Wahrnehmungsverzerrung ist ja so stark, dass man selbst dann auch wirklich nicht mehr, irgendwann nicht mehr sicher ist. Ne? Bin ich jetzt der auf dem falschen Dampfer ist, oder ist es jetzt ein anderer? Ja, und dann haben wir echt ein Problem. Und deswegen gibt es nichts Besseres dafür als ein unveränderliches Gedächtnis. Und das wäre angeblich das Internet. Aber auch da ist es nicht ganz so einfach. Denn ich sage immer, die Erinnerung wird nicht, oder die Wahrheit wird eben nicht definiert von Archiven, sondern von der Interpretation der Archive. Auch das ist ja eine wichtige Geschichte. Aber immerhin, ja, gibt es auch eine Möglichkeit, seine profanen oder auch nicht profanen Webseiten, Blogs, Veröffentlichungen oder Ähnliches zu archivieren im Internet. Das geschieht teilweise automatisch, aber man kann es auch anstoßen. Und zwar ist dafür die Seite Internet Archive zuständig. Übrigens dort, wo auch hier die ganzen Folgen der Netcast seit einigen Jahren veröffentlicht werden. Dort werden diese Dinge tatsächlich dauerhaft gespeichert und dann auch hoffentlich so bewahrt. Ja, man weiß ja nie genau, wann ist denn so ein Archiv mal dann letztendlich am Ende. Aber es gibt tatsächlich eine Seite, wenn die auf das archive.org, so ist die Internetadresse dieses Internetarchivs. Das gibt es übrigens schon sehr, sehr lange. Und die haben eine schöne Sache, die nennt sich Wayback Machine. Und dort sind eigentlich automatisch sehr, sehr viele Webseiten 345 Milliarden Webseiten sind dort gespeichert bereits, das wären jeden Tag mehr. Und wenn ihr jetzt speziell eine Webseite habt, die muss natürlich öffentlich zugänglich sein, dann könnt ihr auch tatsächlich eine Seite so abspeichern lassen, wie sie momentan gerade zu sehen ist. Das ist besonders wichtig. Macht davon Gebrauch. Auch bei Newsredaktionen. Ich habe schon so oft gesehen, wie beispielsweise auf NTV oder Tagesschau.de Artikel tatsächlich verändert werden im Nachhinein und den Kontext komplett verändern und das auch noch ohne Hinweis darauf. Ja. Da frage ich mich immer, was ist denn da los? Nutzt diese Wayback Machine, wenn ihr tatsächlich mal auf eine kuriose Seite stoßt oder auf eine unglaubliche Meldung oder sonstiges, nimmt das. Speichert diese Seiten ab. Allerdings gilt es nur für Seiten, die auch tatsächlich sogenannte Crawlers, also Suchmaschinen, erlauben. Wie gesagt, nicht öffentliche Seiten oder Seiten, die eben ihre Seiten sperren vor Suchmaschinen. Die sind da natürlich nicht erfassbar. Aber da kann man immerhin auch noch Abhilfe schaffen. Ja, ein Screenshot auf seinem eigenen Blog beispielsweise, vor sich dann natürlich die rechtlichen Sachen einhalten. Die werden ja immer enger gefasst, vermutlich um sowas, so eine Beweisführung auch dann zu verhindern. Aber ein Screenshot beispielsweise von einem solchen Artikel veröffentlichen auf eurem eigenen Blog und dieses Blog dann in der Wayback Machine speichern, falls ihr gezwungen wird, euer Artikel, Tweet oder ähnliches zu löschen. Die Wayback Machine konnte bisher noch niemand dazu zwingen, irgendetwas zu löschen, weil sie sich nämlich als Archiv des Internets sieht und somit auch gewisse Rechte hat und auch nicht im Zugriffsbereich liegt von solchen Staatengebilden wie die EU, die eben hier besonders stark gegen die Verbreitung von unabhängigen Informationen vorgeht. So, Kalender digital oder analog, auch ein interessantes Thema, das, ich will es nur mal kurz anreißen, ich habe schon wieder viel zu lange gesprochen bei den anderen Themen. Digital oder analog, es gibt immer noch sehr viele Menschen in Deutschland, die einen Papierkalender nutzen. Ich bin tatsächlich auch ja von einem Digitalkalender wieder auf einen Papierkalender umgestiegen. Allerdings mit kleinen Überschneidungen. Ja, ich bin immer bei sowas für Best of Both Worlds. Ja. Aber durch mein Planungssystem, das ich entwickelt habe und immer noch nicht vorgestellt habe, vielleicht wird es im neuen Jahr was, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich das vorstellen soll oder nicht, weil ich weiß nicht, ob es da überhaupt Interesse daran gibt. Ja. Durch mein Planungssystem, was ich entwickelt habe, bin ich wesentlich effektiver als mit jedem Google-Kalender. Definitiv. Für mich persönlich ist das das effektivste Planungssystem, ohne mich jetzt in den Himmel zu loben. Doch, das mache ich jetzt gerade, weil das System, also wirklich, das halte ich für wirklich gut. Schon würde ich es wirklich nicht nutzen. Ich habe jahrelang 100% auf Google-Kalender und andere elektronische Kalendarien gesetzt, aber das hier haut alles weg. Und wenn dann mal etwas gebraucht wird, was ein Papierkalender nicht kann, nämlich eine akustische Erinnerung an einen Termin mit Uhrzeit, dann ist für heutzutage der Einsatz der Assistants, Alexa zum Beispiel oder andere Dinger, jetzt ist hier Alexa wieder angeschaltet, Mist. Ja, die werden dann eben sehr genutzt. Da kann man dann einfach seinen Termin nicht nur per Sprache, sondern eben auch im Smartphone eingeben, wenn das lieber ist. Und so eine Erinnerung ist schnell gesetzt. Also das funktioniert bei mir ganz wunderbar. Also noch während ich hier den Eintrag im Papierkalender schreibe, rede ich beim Schreiben den Assistant an und lasse eben zum Beispiel eine Erinnerung setzen für eine gewisse Uhrzeit. Und dann ist das gemacht. Braucht man relativ selten. Ja, das ist mir schon früher aufgefallen. Als ich noch alles bei Google Calendar gemacht habe, da war die Zeitangabe bei 90% der Fällen einfach nur da, weil sie eben da war. Ja, und man eben nicht jeden Termin als ganztägig eintragen will, hat man irgendwelche Fantasiezeiten genommen. Ich habe das so meine Standardzeiten einfach genommen. Ja, ich habe immer alle Termine, die dann eben nicht zeitgebunden waren, so um 10 Uhr eingetragen. Das war lustig, dann um 10 Uhr und gehen dann die Termine auf. Ne? Ja, aber was soll's? Ist halt immer so. Und deswegen kommt es seltener vor, als man denkt. Ja, interessant auch, ja, die Digitalnutzer sind nicht noch seltener, also nicht nur seltener in der Benutzung, sie sind aber auch noch seltener zu spät dran. Ja klar, ne? Ich sage ja, der Papierkalender, der nervt nicht, ne? Aber mit dieser Kombi-Nutzung, so Digital Assistant und dem Planer bleibt an die maximale Flexibilität offen. Und ich werde da auch nochmal genauer drauf eingehen, was denn so viel besser ist an einem Analogkalender. Ich sag mal nur schneller als jeder Digitalkalendereintrag. Definitiv. So, ich habe letzte Woche mal groß mit InnoReader Premium rumgewürgt. Ich muss dazu sagen, also seit es einen Google Reader nicht mehr gibt, nutze ich den InnoReader. Ja, das ist ein RSS-Reader, der ist online. Ich habe zuerst eine ganze Zeit lang noch probiert, warum wollte ich das machen? Ganz einfach, ich habe mich ein bisschen geärgert über die Werbung, die bei InnoReader eingeblendet wird. Die hat mich dermaßen genervt, dass ich gesagt habe, okay, das geht nicht mehr, ich brauche eine Alternative. Und da bin ich zum guten alten Linux gegangen, habe da einen RSS-Reader genutzt. Und da gibt es einfach ein Problem, das hatte ich schon vor Jahren schon mal. Deswegen bin ich dann auch zu InnoReader statt, also von Google Reader statt eben offline zu gehen. Um die Feeds verlässlich abzufragen, müsste der Computer 24 Stunden am Tag an sein. Denn es gibt leider einige Feeds bei mir, die haben nur eine gewisse Anzahl von Einträgen. Zum Beispiel, sagen wir mal, 10 Einträge. Die veröffentlichen aber pro Tag manchmal 30 Einträge. Das bedeutet, nur in dieser Zeit, wo der Computer an ist, wird regelmäßig, ja, alle 30 Minuten habe ich das zum Beispiel eingestellt, abgefragt, ja, und die Artikel gespeichert. Habe ich jetzt zum Beispiel mal nicht so viel am Computer zu tun, ja, was weiß ich, bin cachen oder so, und habe über Tag den Computer ausgeschaltet, dann fehlen mir am Abend vielleicht 20 Artikel. Die sind einfach nicht da. Die sind, als ob die niemals veröffentlicht wurden. Und das ist genau das riesengroße Problem bei einem Offline-Reader. Sie sind absolut unzuverlässig, weil sie eben nicht immer die Artikel pollen, sondern eben nur zu bestimmten Zeiten, wenn der Computer angeschaltet ist. Und das ist nicht akzeptabel bei mir. Ich muss über alle neuen Artikel informiert werden. Ich muss die dann zu der Zeit, an dem ich den Computer anschalte, komplett sehen. Und das geht eben mit diesen Online-Newsreadern wie InnoReader, weil die schlafen nicht. Die sind immer an und die pollen auch, wenn ich will, alle paar Minuten und nicht nur einmal die Stunde oder sonst irgendwas. Und die unterstützen auch Echtzeit-Feeds, das heißt, der Artikel erscheint, sobald die veröffentlicht werden, auch in meinem Feed-Reader. So soll das sein. Und entsprechend war das dann ein Versuch mit dem InnoReader, hier mal diese Pro-Mitgliedschaft auszuprobieren. Ich habe zuerst gedacht, okay, naja, was soll's, die Werbung halt ist dann weg, ja, das ist das Wichtigste. Weit gefehlt, ja. Der InnoReader bietet jede Menge Funktionen mehr, wenn man ein Profi, also ein Bezahl-Abo hat, ja, fängt an mit verschiedenen Abstufungen, Starter, Plus und Professional. Momentan gibt es das übrigens im Angebot, ja, 40% reduziert, die Preise gelten noch bis 6. Januar, ja, Vorsicht, Datum beachten, 5. Januar für Europa, nicht verpassen, denn das ist wirklich ein gutes Angebot. Der Professional-Zugang, wenn ihr jährlich zahlt, kostet es 29,99 pro Jahr. Und damit habt ihr alle Funktionen dabei. Zum Beispiel eine Integration mit IFTTT. Und das, Leute, bringt euch wirklich wahnsinnig viel Möglichkeiten. Ihr könnt bei Erscheinen von Artikeln beispielsweise euch überall informieren lassen, sogar auf euer Assistant. Ihr könnt Zusammenfassungen per Mail geschickt bekommen oder auch Artikel, die ihr mit Sternchen verseht, explizit in eine Google Spreadsheet Tabelle als Zeile eingefügt bekommen, sodass ihr auch ein News-Archiv aufbauen könnt in eurem Google Drive. Und ihr könnt Artikel, die ihr zum Beispiel broadcastet, auch automatisch in euer Blog veröffentlichen, sowohl WordPress als auch Blogger.com. Faszinierende Funktionen, irre. Außerdem habt ihr noch einen Secure Image Proxy, ja, das heißt, die Bilder werden über einen Proxy euch angezeigt, sodass ihr nicht mit Bildern beispielsweise, die eingeblendet werden, eure IP-Adresse ermittelt werden kann oder ähnlichen Kram. Ja. Somit seid ihr ziemlich sicher, auch was das betrifft. Ja. Und das ist gar nicht so schlecht, diese Funktion. Man sollte das wirklich überlegen, ob es das nicht wert ist. Für 17,99, wenn ich ganz so viel ausgeben wollte, für 17,99 bekommt ihr zwar keinen Secure Image Proxy und auch keinen diese IFTTT-Integration, außerdem auch keine Übersetzung von Artikeln in beliebige Sprachen. Aber ihr bekommt noch eine andere Funktion, nämlich Mail-to-Tag. Ja, ihr könnt E-Mails an Tags in eurem Reader schicken und damit wird dieser Artikel bei euch im Reader gespeichert. Ja, das ist eine ganz faszinierende Geschichte. Das heißt, ihr könnt auch hier nicht nur jetzt private Mails oder ähnliches schicken in euren Reader, um daran erinnert zu werden, sondern ihr könnt beispielsweise auch Artikel oder Ausschnitte, die ihr im Internet liest, auch per Mail quasi dann an diesen Tag schicken und habt dann alles übersichtlich im Reader. Also der Reader kann dann tatsächlich sowas wie ein Archiv werden, ja, für verschiedene Themen. Ja, auch das ist eine ganz interessante Geschichte. Man kann auch passwortgeschützte Feeds aufrufen mit dem Plus-Abo. Ja. Und das ist vor allem, haltet euch fest, interessant für euren Kalender. Ganz genau, so sieht es aus. Ihr kennt Kalenderfeeds, ja, von eurem Google-Kalender beispielsweise, dann auch über InnoReader sehen und habt dort quasi dann eine Übersicht drin im Reader. Es ist also, das kann also wirklich euer Portal für alles werden. Ja, gar nicht schlecht. Ja, die Werbung werdet ihr schon los mit dem kleinsten, mit dem Starter-Plan, den gibt es für 8,99 im Jahr. Aber ganz ehrlich gesagt, bei diesen irren Zusatzfunktionen, da sind diese 29,99 Angebote momentan zu empfehlen. Normalerweise kosten 49,99. Also haltet euch ran. Mit etwas Glück kriegt ihr nächstes Jahr übrigens dann wiederum die Möglichkeit, vergünstigt das Jahr zu abonnieren. Und dann ist es ein echtes Schnäppchen. Ja, dann habe ich noch einen Community-Eintrag von letzte Woche. Der Ralf hat sich mal wieder zum Wort gemeldet. Vor ein paar Monaten habe ich Twitter auf den Rücken gekehrt, schreibt er. Sehr schade, aber es ging wirklich nicht mehr. Nachdem Twitter inzwischen den unabhängigen Clients fast jeden sinnvollen Zugriff auf die API gesperrt hat, um die volle Kontrolle über deinen eigenen Twitter-Feed zu haben, wird es nur noch schlimmer werden. Am Ende wird Twitter ein Microblog Facebook sein. Deshalb hatte ich mich nach einer offenen und dezentralen Alternative umgesehen und bin bei Mastodon gelandet. Ich bin dort auf einer Instanz aus dem Umfeld des Chaos Computer Clubs. Momentan braucht man für die Instanz chaos.social jedoch eine Einladung, damit die Instanz nicht überrannt wird, wenn Twitter mal wieder noch ein Stück schlimmer und böser wird. Aber unter joinmastodon.org kann man sich eine passende Mastodon-Instanz suchen. Vielleicht liest man sich ja dort. Ja. Dazu muss ich noch anfügen, dass also diese Instanzen natürlich miteinander verbunden sind. Ja, das heißt, es ist gar nicht so schlecht. Ich habe das vor Jahren übrigens mal genutzt, eine Zeit lang als Alternative, kam selbst dann allerdings nicht auf die, sag ich mal, mir hat sich der Sinn so nicht entschlossen und es war wohl auch nicht die Userschaft, die man da oder die ich dort gesucht habe, ja. Ich kann es auf jeden Fall sagen, ja, es ist eine Twitter-Alternative, aber wie immer bei diesen Twitter-Alternativen gibt es halt auch das Verbreitungsproblem, ja. Ich weiß, es war noch was mich gestört hat. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich habe da aber keine so gute Erinnerung mehr dran. Ja. Aber auf jeden Fall, es ist definitiv eine Alternative dazu, wenn es wieder noch schlimmer wird bei Twitter. Und es wird ja jetzt im wöchentlichen Abstand schlimmer. Ja, also es ist schon fast grotesk. Aber letztendlich wird es genau wie bei den Messaging-Programmen auch davon abhängen, nicht was ist gut und was ist sicher, sondern was wird am meisten genutzt werden. Ja? Und auch wenn ich sage, dass Twitter momentan sich selbst kaputt macht, ja, und ich weiß nicht, wie lange das noch geht, ich bin mir sicher, dass leider solche Sachen wie Mastodon eben nicht die Nachfolge antreten werden. Dafür sind oftmals wiederum Funktionen nicht vorhanden. Also wie gesagt, ich weiß es jetzt nicht bei Mastodon, das ist schon eine ganze Zeit lang her, seit ich es probiert habe, ist ja ganz klar, dass sich da auch wieder Sachen ändern. Ja. Nur solche freien Alternativen sind dafür bekannt, dass sie eben ja, Grundfunktionen haben, aber oftmals, was die Nutzer eben verlangen, dann doch nicht integrieren. Ich sehe, ja, es sind Bilder vorhanden und so weiter, aber ja, ihr wisst schon, ne? Wo sind die Smileys? Also, ja, Spaß beiseite. Also, wie gesagt, es ist keine schlechte Idee. Nur ich habe den Social Networks eben abgeschworen, weil ich den Sinn einfach nicht mehr sehe. Auch nicht bei solchen Sachen wie bei Mastodon, weil ich bin ziemlich überzeugt davon, dass auch dort die Zensur weiter die Umtriebe treibt. Ja, es ist einfach so, dass man auch hier eine sehr enge Nutzerschaft hat, die zwar immer wieder Toleranz sagt, aber keine Toleranz an den Tag legt, wenn es eben an bestimmte Themen geht. Und somit ist es das Gleiche in Grün. Also wer mit so einer Zensur bei Twitter leben kann, der wird bei Mastodon keine Alternative finden, und wer mit dieser Art von Zensur bei Twitter nicht leben kann, der wird auch keine Alternative bei Mastodon finden, glaube ich. man hat nur das Gefühl, es gäbe keine Zensur. Ob es dann doch so ist, das könnte man ja mal testen, ja. Aber ich glaube, da fehlen dann einfach die Nutzer, die das testen würden, weil dort kein Interesse besteht. Ein bisschen schwierig zu erklären, aber tja, so ist es nun mal. Gut. Weiter mal. Wir sind ja schon am Ende. Ich habe noch dieses Jahr mal ein Rewind-Video gefunden, das ich tatsächlich angeguckt habe. Ja, ich hasse ja diese Rewind-Videos, YouTube Rewind, weil dort ist alles wirklich 0,05% von den Videos, die ich interessant finde, tauchen bei so einem Rewind auf. Die Rewinds ist immer so eine traurige Geschichte am Jahresende, ja, weil wenn man sich die anguckt, denkt man, oh Gott, was ist nur passiert mit der Welt? Ja, da fällt mir dann immer mein Spruch ein, den ich schon öfters mal gesagt habe, ja. Da hat man das Gefühl, die Welt ist ein Scheißhaus und irgendwann zieht jemand am Abzug, ja, und spült den ganzen Dreck runter. Weil das ist echt, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich höre jetzt auf, schon steigere ich mich da rein. Aber das Rewind von ja ist immer so ein Zeichen, wie tief die Menschheit noch sinken kann. Und hier gab es jetzt mal ein Rewind. Das hat mir richtig gefallen. Das habe ich mir sogar komplett angeguckt. Und vor allem, es geht nicht zu ewig. Ja, das geht 6 Minuten. Und das Rewind hat mir gefallen, ja. Also wirklich, bin kein großer Fan und auch kein permanent Nutzer von PewDiePie, ja, dem sein Kanal. Also manchmal gucke ich mir dem seine Videos an und denke, oh Gott, was ist das nur? Und klickt dann gleich wieder weg. Ja, und wie gesagt, mache ich auch selten. Aber diesmal, mit diesem Rewind-Video, da hat er ein richtiger Hammer gelandet. Das, Leute, das ist das Rewind-Video 2018 und sonst keines. Das ist YouTube Rewind. Das alles andere ist nur eine Fake-Kopie. Damit sind wir am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Die letzte Woche natürlich im Jahr, ganz klar, 5.17. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr oder wenn ihr schon das in 2019 hört, ein frohes neues Jahr. Und die ganzen Links findet ihr immer, wie immer, in der Beschreibung zu dem Ganzen. Und dann wünsche ich euch auch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Tranquility Base here. The Eagle has landed.